Pa to je bilo nešto posebno, imalo puno ljudi, bilo je lepo, slavili smo tri dana Đurđevdan. Das war immer etwas Besonderes. Viele Menschen waren da. Es war wunderschön. Drei Tage haben wir gefeiert. Pa obukli smo se u naše nošnje, u devojačku nošnju. Wir haben unsere Festtracht angezogen. Es gibt eine speziell für Mädchen. Damit zeigen wir uns den Leuten, knüpfen Bekanntschaften, lernen dabei auch junge Männer kennen. Betrana Nuhis Augen glänzen, wenn sie vom Đurđevdan erzählt, dem Frühlingsfest. Vor 15 Jahren war sie das letzte Mal selbst mit dabei. Heute ist ihr nicht nach Feiern zumute. Mit der Berliner S-Bahn schaffen Betrana und ihr Ehemann Sadat Nuhi ihre paar Habseligkeiten in eine neue Bleibe, ein Wohnheim, wieder einmal. Seit 14 Jahren ist die Familie Nuhi auf der Flucht. Sie sind Goranen, slawische Muslime aus dem Kosovo, Strandgut des Krieges von 1999. Allahs vergessene Kinder. Goranen im Kosovo. Ein Feature von Elke Windisch. 20.000 Seelen zählt das Volk der Gorane noch. Herkunft wie Eigenname sind umstritten. Das serbische Gora bedeutet Berg, das bulgarische Gora Wald. Goranisch ähnelt beiden Sprachen. Gesprochen wird es nur noch im Grenzgebiet zwischen Albanien, Mazedonien und dem Kosovo, im Schaplanina. Aus dichtem Nadelwald am Fuß wachsen seine Berge in den Himmel. Das Gebiet um den 2400 Meter hohen Koritnik ist Nationalpark. 17 Dörfer mit goranischer Bevölkerung kleben an seinen Hängen wie Adlernester. Auch das Doppeldorf Rabča. Petrana ist in Gornja Rabča geboren, dem Oberdorf, ihr Mann Sadat in Donja Rabča, dem Unterdorf. Ein Wildbach fließt durch beide Dörfer. Er entspringt am Koritnik. An seinem Fuß feiern die Goranen Anfang Mai das Wiedererwachen der Natur. Auf dem Balkan seit grauer Vorzeit das Fest der Feste. Den Menschen heilig, lange bevor sie Christen oder Muslime wurden. Machtlos gegen die Tradition deuteten Imame und Popen das heidnische Frühlingsfest um. Die der serbisch-orthodoxen Kirche zum Đurđevdan, dem Tag des heiligen Georg. Unter diesem Namen feiern es aber auch die muslimischen Goranen. Als Betrana und Sadat Nuhi vor 15 Jahren zum letzten Mal dabei waren, schlachteten die Einwohner von Rabča eigene Schafe, geröstet am eigenen Spieß über der Glut eigener Feuer. Jetzt delektieren sie sich an Fastfood vom Elektrogrill fliegender Händler. Die meisten führen im Nebensortiment Krimskrams Made in China. Nichts für Betranas Vater Betula Murati. Ein hagerer kleiner Mann, Anfang 60, der lange in Deutschland gearbeitet hat. Das Ersparte genügte zu Hause für ein kleines Glück. Für eine Autowerkstatt unten in Dragaš, der 6 Kilometer entfernten Kreisstadt, und für ein Haus in Gornja Rabča. Früher war das anders. Früher haben wir hier 3 Tage gefeiert. Mit richtiger Musik, Tamburine. Sogar die Nacht durch. Das ist jetzt vorbei. Das dauert jetzt bloß noch 3-4 Stunden und ist eher wie ein Jahrmarkt. Laute Musik aus der Konserve, kaum noch normale Gespräche. Meine Frau und ich gehen da nicht mehr hin. Die Bräuche ändern sich, aber nicht nur sie. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Vor dem Krieg, 1999, lebten in Gornja Rabča fast 3000 Menschen. Jetzt sind es gerade noch knapp 500. Es sind nur noch Ältere hier. Die Jungen sind alle im Ausland. Jetzt zum Đurđevdan sind sie zwar hier auf Besuch, aber kommen sie mal in einem Monat wieder, dann ist niemand mehr da. Hier geblieben sind nur die, die über 60 sind. Und Gott sei Dank, dass wenigstens die geblieben sind. Denn eigentlich kann man hier nicht existieren. Töchter, Söhne, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, Enkel, alle sind sie weg inzwischen, sagt Hanka, Betulas Frau. Weg sind sie. Dabei fehlen sie uns jetzt. Als wir jünger waren, haben wir sie nicht gebraucht. Und jetzt sind sie nicht da. Leider. In unserem Dorf sind 80% über 60. Und die meisten davon allein. Ganz allein. Es gibt hier kein Altenheim. Wir haben zwar zwei Ärzte unten in Dragasch. Und die kommen auch, wenn man sie braucht. Sogar zum Hausbesuch. Aber dann muss man ihnen Geld geben. Und viele haben kein Geld. Sie haben kein Geld, auch wenn sie ein bisschen Rente bekommen. 160 Euro im Monat, wer über 65 ist. Aber mindestens die Hälfte, vielleicht auch mehr, lebt ganz für sich allein. Vor allem Frauen. Den meisten sind die Männer weggestorben, ganz plötzlich. Heute siehst du ihn noch und morgen ist er tot. Frauen leben länger, sie sind zäher, aber dafür Mutterseelen allein. Im Krieg sind auch viele Jüngere gestorben, wegen des übermächtigen Drucks. Ja, ja, welche unter 50? Alte Männer gibt es kaum noch. Verwaist sind die Orte, wo die erwachsenen Männer sich über die wichtigsten Angelegenheiten ihres Dorfes berieten. Die Bank im Schatten vor der Moschee und das Café gegenüber. Gähnende Leere auch im Gemischtwarenladen, den der Wirt nebenbei betreibt. Hohe Mauern aus Feldsteinen schützen die Häuser vor zudringlichen Blicken. Nur die Tore geben Auskunft über den sozialen Status der Bewohner. Schmiedeeiserne wie das von Betula und Hanka Murati lassen auf bescheidenen Wohlstand schließen. Die meisten Tore sind geschlossen. Laute dringen nur gedämpft nach außen. Und keiner davon deutet auf ein Dorf hin. Keine Kuh muht, kein Schaf blökt, nicht einmal Hühner gackern in Drabča. Die Dörfler schaffen es nicht mehr zu stellen und schobern auf den Bergwiesen des Koritnik. Hüfthoher Schnee liegt im Winter auf dem Weg. Lawinen sausen bis in die Dörfer nieder und begraben unter sich ganze Familien, seit der Wald an den Hängen 2012 niederbrannte. Der Wald sei Baulöwen aus der Hauptstadt Pristina im Wege gewesen, heißt es im Dorf. Ihr Businessprojekt, ein Einkaufszentrum, mitten im Nationalpark. Wer braucht das, fragen sich Betula und Hanka Murati. Nicht nur bei uns, auch in den anderen Dörfern ist es schlimm. Zum Teil noch schlimmer. Wenn das so weitergeht, in 2-3 Generationen wird hier niemand mehr leben. Die Türen der Häuser werden mit Brettern vernagelt sein. Und vielleicht kommen ein paar für 2 Wochen zum Urlaub. Denn wir haben hier vielleicht noch 15 junge Leute. Höchstens. Eher weniger. Nur meine Generation ist noch hier. So hatten sich die Muratis ihren Lebensabend nicht vorgestellt, als sie vor 30 Jahren mit dem Hausbau begannen. Geräumiger Hof mit Blumenrabatten und Sommerküche. Gefließte Wohnküche im Erdgeschoss, die gute Stube im ersten, Schlafzimmer im zweiten und im dritten Stock, die Mansarde ausbaufähig. Die beiden Söhne sollten, wenn sie erwachsen sind, mit ihren Familien einziehen. Denn die Töchter gehen früh aus dem Haus, ausgestattet mit allem, was eine Hausfrau braucht. Kleidung, Bett- und Tischwäsche, feinstes Leinenzeug, selbst gesponnen und gewebt, mit Hohlsäumen und kunstvoll bestickt. Den Kopfputz zieren Goldmünzen, sogar Wollstrümpfe für die Arbeit sind kleine Kunstwerke. Der Hingucker, Einstrickmuster aus hauchdünnen Gold- und Silberfäden, filigran wie Schneekristalle unter dem Elektronenmikroskop. Das ist die Tracht der Goraninnen. Daran arbeitet man jahrelang. Alle steuern etwas dazu bei. Da wird gewebt, genäht, gestickt. Stiefel, Strümpfe, Kragen. Das macht die Braut für sich selbst, für ihre Schwiegermutter und die Schwägerin. Das wird alles im Haus der Braut gemacht und am Morgen der Hochzeit in das Haus des Bräutigams gebracht. Jetzt macht das kaum noch jemand. Alle sind fort, tragen Jeans, Pluderhosen zieht niemand mehr an. Gerade 18 geworden, heiratete die Tochter Betrana 1997 ihren Sadat. 2 Jahre lang haben wir uns auf die Hochzeit vorbereitet. Bei uns ist das so üblich, dass ein Mädchen eine Aussteuer mitbekommt. Lassen Sie Ihren Kaffee nicht kalt werden. Hanka hat ihn in den guten Mokka-Tassen serviert, die sie in der Schleiflack-Vitrine aufbewahrt. Tassen, die schon vor den Eltern von Sadat standen, als die um Betranas Hand anhielten. 1995 haben wir die Heirat verabredet. Auch das ist bei uns so üblich. Die Eltern geben einander ihr Wort, wenn die Kinder sich lieben. Sie sind also zu uns gekommen und dann haben wir sie verheiratet. 1997 war das. Um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen dagegen, denn sie war noch so jung. Aber was sollte ich machen? Schließlich hat sie mich gefragt. Zum Glück. Sie hätte eines Nachts fortgehen können und das war es dann. Es gibt solche Beispiele. Aber unsere Kinder sind zum Glück gut geraten. Als gut geraten galt auch der Bräutigam. 7 Jahre älter als Betrana, Verkehrspolizist, berufsbegleitend studierte Sadat noch Jura. Jahre später und inzwischen in Berlin erinnern die beiden sich an jede Einzelheit ihres Kennenlernens. Der Korso abends ist bei uns eine feste Einrichtung. Gut, unser Dorf ist nicht groß, damals waren wir 2.000, 3.000, alle kennen sich. Aber beim Korso lernt sich die Jugend besser kennen. 90% aller Ehen fangen bei uns mit dem Korso an. Die Mädchen gehen dabei die Dorfstraße auf und ab, die jungen Männer stehen am Rand und sehen zu. Und wenn einem eine gefällt, dann passt man sie irgendwann ab und sagt ihr, du gefällst mir mehr als alle anderen. Willst du mein Mädchen werden? Es hat dann 2, 3 Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, meine Eltern zu fragen, ob ich ihn heiraten darf. Schrecklich war das. Ich habe mich so geniert. Wie bringe ich ihnen das bei? Sie haben mir gesagt, du bist noch so jung. Überleg dir das gut. Aber ich wollte. Und da haben sie gesagt, gut, wenn das dein Wille ist. In den Goranendörfern ging es noch friedlich zu, als Betrana und Sadat 1997 heirateten. Doch in Pristina brodelte es bereits. Bald darauf auch in Prizren, wo Sadat den Verkehr regelte. Das Kosovo glich mehr und mehr einem Dampfkessel mit Überdruck. Der Uraltkonflikt der Ethnien eskalierte. Hier begann er. Auf einer Hochebene nördlich von Pristina, dem Kosovo Polje, zu Deutsch Amselfeld. Wiege eines serbischen Großreichs, vor dem im Mittelalter sogar Byzanz, damals unangefochtene Führungsmacht auf dem Balkan, zitterte, bis die Osmanen kamen. 1389 standen sie auf dem Amselfeld und zwangen Serbenfürst Lazar zum Kampf. Heute steht dort ein Denkmal, Kopie eines mittelalterlichen Wehrturms. Darauf in Stein gemeißelt die Worte, mit denen Lazar seine Truppen in die Schlacht geschickt haben soll. Ko je Srbin iz srpskog roda i ne došao na boj na Kosovo, ne imao od srca poroda ni muškoga ni devojačkoga. Wer Serbe ist und serbischen Blutes, von serbischem Schrot und serbischem Korn, doch fern blieb dem Kampf um das Kosovo, soll bleiben unfruchtbar gleich einem Stein. Nicht Sohn noch Tochter sollen ihm sein. Seine Hände Saat soll niemals gedeihen. Weißes Brot ihn nicht nähren und nicht dunkler Wein. Fluch seiner Sippe ewig und immer da. Nach dem heutigen, dem gregorianischen Kalender, trafen die Heere am 28. Juni aufeinander. Am Vidovdan, dem Tag des heiligen Veit. Ihn halten die Serben für besonders wundermächtig. Doch die Schlacht ging verloren. Der Balkan wurde für fast 500 Jahre türkisch. Um die eroberten Gebiete auf Dauer halten zu können, siedelte die Hohe Pforte dort massenhaft Muslime an. Im Kosovo vor allem Albaner. Doch tausende Serben pilgern seither am Vidovdan zum Schlachtfeld, zur Kapelle mit den Reliquien, den Gebeinen der Gefallenen. Die serbisch-orthodoxe Kirche hatte sie gleich nach der Schlacht heilig gesprochen und zu Märtyrern erklärt. Verblutet für den rechten Glauben und die christliche Zivilisation. Ein Mythos, der die militärisch Unterlegenen posthum zu moralisch Überlegenen adeln sollte. Nationalisten schmückten den Mythos mit immer neuen Details aus. Auch Slobodan Milosevic. Seit 1989 Präsident Jugoslawiens hielt er am Vidovdan desselben Jahres, zum 600. Jahrestag der Schlacht, vor dem Denkmal seine großserbische Brandrede. Es war das Totenlied für den Vielvölkerstaat Jugoslawien. Ethnische und religiöse Konflikte eskalierten zum Bürgerkrieg, 1998 auch im Kosovo. Die ethnischen Minderheiten standen dort auf Seiten Serbiens, auch die muslimischen. Angst trieb sie um. Angst vor einem Albanerstaat, der sie zu Bürgern zweiter Klasse degradieren würde, so wie es die Albaner in Jugoslawien gewesen waren. Tito hatte dem zu Serbien gehörenden Kosovo zwar Autonomie gewährt, formell, doch hinter den Kulissen zog Belgrad dort weiter die Fäden. Der Grund? Latente Sezessionsbestrebungen der albanischen Bevölkerungsmehrheit, deren Erfolg man verhindern wollte. Bei der Vergabe von Ämtern und damit von Pfründen wurden deshalb Serben und kleine Volksgruppen, darunter die Goranen, überproportional versorgt. Sie dankten es mit Loyalität. Ihr Konflikt mit den Albanern spitzte sich dadurch zu. Die Architekten der Teile- und Herrsche-Politik in Belgrad schürten ihn zunächst noch. Er sei steuerbar, glaubten sie. Als sie die Reißleine ziehen wollten, hatte er bereits eine Eigendynamik entfaltet, die nicht mehr zu stoppen war. Sadat Nuhi hatte seine Frau Betrana und Elmen, den Sohn, der inzwischen geboren war, schon im Sommer 1998 nach Belgrad gebracht. Im Winter folgte er ihnen. Ich konnte ja niemandem beweisen, dass ich keinem was getan hatte. Und dann kamen Bewaffnete. Die wollten Rache. Wofür und warum, weiß ich bis heute nicht. Sadat trug als Verkehrspolizist nicht mal eine Waffe. Doch eine Behörde wie die Polizei war eine staatliche Einrichtung. Aus Sicht der Albaner eine serbische. Eine feindliche, sagt Sadats Schwiegervater Betula Murati. Niemand geht einfach so aus der Gegend weg, wo er zu Hause ist. Aber wenn du diese Gegend hier verlässt, musst du wirklich einen ernsten Grund haben. Oder mehrere. Sadat hat ja versucht, hier zu bleiben. Er ist 2-3 Mal unten in Prizren gewesen. Aber seine Stelle hatte da schon jemand anders. Sinnlos, hat er gesagt. Im Herbst 1998 kamen albanische Paramilitärs der UÇK, der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo, ins Dorf und beschlagnahmten Häuser der Serbenfreunde. Auch das der Familie Nuhi. Sadat drohten sie mit Blutrache. In der Nacht holten er und andere Kollaborateure die Skier aus den Schuppen. Wir sind dann über die Berge geflüchtet. Über 20 Stunden zu Fuß. Die Grenze zu Serbien hatten die Albaner blockiert. Deshalb mussten wir über Mazedonien. Wir sind bis Skopje und dann weiter zur Grenze zwischen Mazedonien und Serbien. Immer zu Fuß. Nur kleine Strecken mit dem Taxi. Doch auch in Belgrad fanden sie keine Ruhe. Da gab es dann dauernd Proteste. Und darunter litten nicht nur die Albaner, denn uns haben sie auch für Albaner gehalten, wegen unserer Namen, obwohl ich auch für Serbien gekämpft habe. Das hat sie aber nicht interessiert. Sie haben immer gesagt, ihr seid Shqiptari. Shqiptari, das ist die serbische Verballhornung von Skipitare, der Eigenbezeichnung der Albaner, und ein böses Schimpfwort. Sie, die Serben, haben uns nie akzeptiert, bis heute nicht. Im März 1999 bombardierte die NATO Belgrad, um Präsident Milosevic in die Knie zu zwingen. Im Juni rückten die ersten UNO-Blauhelme ins Kosovo ein. KFOR heißt die NATO-geführte Schutztruppe. Mit Mandat der Vereinten Nationen sollte sie Albaner und Serben zum Frieden zwingen. Doch unter ihren Augen attackierte die albanische UÇK das Schlachtendenkmal auf dem Amselfeld mit Sprengstoff und schwerer Artillerie. Auch das Morden in den Goranendörfern ging weiter. Als die KFOR-Soldaten das Gebiet 6 Wochen nach Beginn der Mission unter ihre Kontrolle brachten, zählte allein das Dorf Rabča 15 Tote, erzählt Bitula Murati. Wir konnten unser Dorf nicht schützen. Klar, manche hatten ein Jagdgewehr mit 15 bis 20 Schuss Munition. Aber was wollen Sie damit gegen Bewaffnete ausrichten? Da haben Sie keine Chance. Und wohin sollten wir gehen? Es fuhren ja nicht mal Busse. Und selbst wenn, wer kein Albanisch konnte, wäre nicht mal bis Prizren gekommen. Wenn irgendjemand auf sie geschossen hätte, wenn auch nur mit Schrot, und das Ziel dabei um mehr als einen Meter verfehlt hätte, die Hölle wäre hier los gewesen. Wir konnten daher nur den Provokationen ausweichen, denn die kamen Tag und Nacht. Wir haben einfach stillgehalten. Welchen Sinn macht es, immer nur Opfer zu sein? Die Albaner hatten einen Plan. Wenn ich den recht durchschaut habe, dann wollten sie uns aus unseren Häusern vertreiben. Nach Mazedonien. So für einen Monat in etwa. Damit sie hier dann tun können, was sie wollen. Die waren auf Revanche aus. Für sie waren wir und die Serben ein und dasselbe. Die ersten deutschen Blauhelme tauchten am 13. August 1999 in Rabča auf. Ein paar Tage später auch ein türkisches UN-Kontingent, sagt Bitula Murati. Den Deutschen war nicht ganz wohl dabei. Zumindest in der Nacht galt für sie offenbar nichts sehen, nichts hören. Die Türken haben mehr Härte gegenüber den Albanern gezeigt. Und die haben sich dann langsam zurückgezogen. Viel ausrichten im Ernstfall hätten die UNO-Soldaten sowieso nicht können. Das waren insgesamt höchstens 50 Mann. Für alle goranischen Dörfer. Die Provokationen, sagt Petula, hätten erst vor 2 Jahren aufgehört. Tochter Betrana und ihr Mann Sadat waren da schon in Deutschland, in Hamburg und inzwischen zu viert. Noch in Belgrad war der zweite Sohn zur Welt gekommen, Eldin. Inzwischen 9 spricht er akzentfrei Deutsch und ist Klassensprecher. Elmen, sein großer Bruder, gewinnt Preise bei Mathe-Olympiaden. Vater Sadat besucht derweil einen Deutschkurs. Damit ich hier nicht untätig herumsitze und grüble, arbeite ich in einer Kirche als Hausmeister. Das mache ich unentgeltlich. Das hält man ja nicht aus, immer nur hier herumzusitzen. Hausmeister in einer Kirche? Als Muslim? Auch eine Kirche ist für mich ein Gotteshaus. Es gibt sowieso nur einen Gott. Betrana lässt sich zur Altenpflegerin ausbilden. Im Praktikum ist sie so erfolgreich, dass der Betreiber der Einrichtung sie sofort einstellen würde, wenn er dürfte. Darf er aber nicht. Ohne Asyl oder Duldung keine Arbeitserlaubnis. Doch die Chancen für dauerhafte Papiere stehen schlecht. Als Familie Nuhi nach Deutschland kam, liefen die Massenabschiebungen von Kosovo-Flüchtlingen schon. Sadat und Betrana stehen inzwischen auch auf der Liste. Ich wäre froh, wenn Deutschland uns Papiere geben würde, dass wir bleiben können, hier leben können, frei von Angst vor der Rückkehr ins Kosovo oder nach Serbien. Die Familie hofft auf ein Wunder. Wenn wir doch endlich zur Ruhe kämen, uns eine Wohnung suchen könnten, wie normale Menschen ausgehen könnten. Denn wir sind seit 13, nein, 14 Jahren auf der Flucht und wissen nicht, was mit uns wird. Kinder begreifen manche Dinge nicht, auch unsere Probleme nicht. In Belgrad hatten sie sich gerade eingewöhnt, Freunde gefunden. In Hamburg mussten sie sich dann wieder eingewöhnen, in der Schule und im Kindergarten. Alles war in Ordnung, bis die Polizei kam, um 3:30 morgens. Sie hat uns nach Berlin gebracht. Dort sollten wir die Prüfung des Asylantrags abwarten. Und hier sind wir jetzt auch schon 2 Jahre. Mehrmals täglich telefonieren Bedranas Eltern in dem Goranendorf mit den Kindern und Enkeln im fernen Berlin. Die Telefonate per Internet kosten 12 Euro monatlich. Viel Geld hier in den Goranendörfern. Betula und Hanka haben Mailen und Skypen gelernt. Ein weiterer Sohn lebt in Hamburg, der andere in Österreich. Ihre Computer haben eine Webcam. Die Großeltern wollen sehen, wie die Enkel groß werden. Gott sei Dank, der Westen hat sie aufgenommen. Da kommen sie zurecht. Und das hat sie gerettet. Erdin, den Jüngsten, kennen sie nur von Fotos. In Berlin im Wohnheim steht keine Kamera. Bedrana und Sadat spielen den Eltern zu Hause heile Welt vor. Kein Wort über die drohende Abschiebung, nichts zu den Selbstmordversuchen von Sadat, der sich für einen Versager hält. Versagt habe nicht Sadat, sondern Europa, sagt Java Busoli, ein Rom. Der 32-Jährige ist seit 2002 Beauftragter der Gesellschaft für bedrohte Völker im Kosovo und daher auch oft in den Dörfern der Goranen. Ich glaube, dass es mit der Repatriierung einzelner Familien ins Kosovo sehr problematisch ist. Was wird mit denen, die irgendwie an den Kriegshandlungen beteiligt waren? Mit denen, die gesundheitliche Probleme haben? Mit den Minderheiten? Viele offizielle Politiker in Deutschland machen sich keine Gedanken um die Minderheiten. Sie nehmen nicht einmal wahr, dass wir hier sind. Die machen Dienst nach Vorschrift. Wir haben mit ansehen müssen, wie Politiker aus Deutschland kamen und hier nur mit den Offiziellen geredet haben. Sie wollten nicht einmal eine Roma-Familie besuchen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Von dem Leben, das die Roma und andere Minderheiten nach der Rückkehr hier erwartet. Von der Realität. Und die ist so, dass viele nicht hier bleiben. Die gehen wieder zurück nach Europa, in einen anderen Staat. Dann kommen sie wieder hierher und dann gehen sie wieder. Auch Goranen werden es immer wieder versuchen. Jasmin Bayramia ist Sadats Cousin, Vater 3 Kinder. Er ist inzwischen wieder zu Hause, arbeitet als Lehrer. Seine Frau putzt in der Schule. Zusammen verdienen sie rund 500 Euro. Im Kosovo ein gutes Einkommen. Trotzdem spielt Jasmin Bayramia auf Hochzeiten oder spaltet Holz. Er muss das Geld zurückzahlen, das er sich bei der Verwandtschaft für die Flucht, den Schleuser, geborgt hat. 2002 versuchte er es allein nach Österreich, Ende 2006 mit Familie, auf der Ladefläche eines Lasters. 8.000 Euro verlangten die Schlepper. Los runter, hieß es 10 Kilometer vor Klagenfurt in Kärnten, bei Schneesturm und Minusgraden. 2 Jahre klagte Jasmin Bayramia sich mit seinem Asylbegehren durch die Instanzen. Vergeblich. Der Negativbescheid wurde so begründet. Die Bedingungen im Kosovo sind sehr gut, die Aussichten auf Beschäftigung sind gut, die medizinische Versorgung ist gut, die politische Situation so, dass es keine Sicherheitsprobleme gibt. Wenn ich sage, dass 60% keine Arbeit haben, dann ist das die reine Wahrheit. Und von den Frauen haben vielleicht 1% Arbeit. Goraninnen wie Albanerinnen. Kamba Kamberi ist im Landratsamt in Dragaš Direktor für Jugend, Sport und Tourismus. und in Gornja Rabča Chef des Dorfparlaments. Ich kenne kein Volk, das arbeitsamer ist und anständiger als die Goranen. Die verhungern lieber, als dass sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen. Und wir sind integrationswillig, offen für Fremdes. Wir werden aber nur dann eine Perspektive haben, wenn das Kosovo eine Perspektive hat. Je näher wir Europa sind, desto besser unsere Perspektive. Blühende Landschaften auf der Brandrodung am Berg? Machbar in weniger als einem Menschenalter, glaubt Camberi. Wir arbeiten an einem strategischen Vorhaben. Es geht dabei um Tourismus, um sanften, ökologischen und um Kulturtourismus. Das ist das langfristige Entwicklungsziel für unsere Region, unsere Chance. Ich hoffe, dass wir etwas daraus machen können. Als Schweiz des westlichen Balkans verkauft sich das Shar Planina im Westen. Investoren wagten sich bisher nur auf die mazedonische Seite des Gebirges. Camberis Verhandlungen mit der UNDP, der UN-Unterorganisation für Entwicklung, treten auf der Stelle. Und viele im Dorf stehen dem Vorhaben und Europas Krisenmanagement für die Region eher skeptisch gegenüber. Auch Nasheed Nuhi, der Bruder von Sadat. Das Verhältnis zwischen den beiden großen Völkern auf dem Balkan, zwischen Serben und Albanern, ist nicht geregelt. Und das wird in der Zukunft zu neuen Konflikten führen. Denn das Problem liegt auf der Hand: Teilung des Territoriums. Derzeit ist keiner mit dem zufrieden, was er bekommen hat. Beide Ansprüche sind größer. Das ist Zündstoff. Ob der Konflikt erneut eskaliert, wird auch vom Verhalten der Großmächte abhängen. Wenn sie mal für den einen, mal für den anderen Partei ergreifen, kommt es zu neuen Auseinandersetzungen, zum Krieg. Obwohl wir die gleichen Interessen hatten, haben die Serben kein Verständnis dafür, dass wir Muslime sind. Und hier im Kosovo haben wir mit den Albanern das Problem, dass wir ihre Sprache nicht sprechen. Wenn wir nach Serbien gehen, halten die uns dort für Albaner. Und hier im Kosovo werfen die Albaner uns mit den Serben in einen Topf. Nasheed Nuhi spürt es täglich, sagt er. Er ist einer der wenigen Goranen, die Arbeit bei einer staatlichen Behörde gefunden haben. Unten in Prizren, wo sein Bruder Sadat vor dem Krieg Verkehrspolizist war, nimmt er jetzt Fahrprüfungen ab. Die meisten Kollegen sind Albaner, wenige Serben. Nasheed hält zu beiden Distanz. Ich verstehe, dass sie ihre eigenen Probleme haben und die lösen müssen. Aber sie begreifen nicht, dass sie gegenüber den Minderheiten Verpflichtungen haben. Und dass auch für sie selbst kein demokratischer Fortschritt möglich ist, solange sie uns als Volk nicht achten und unsere Rechte als Minderheit. Die serbische Führung begreift wahrscheinlich, dass wir hier ihre Interessen vertreten und versucht, uns ein bisschen entgegenzukommen. Aber die einfachen Serben nicht. Denn ihnen hat man immer eingetrichtert, dass alles, was hier in dieser Region muslimisch ist, mit der osmanischen Fremdherrschaft zu tun hat und deswegen erniedrigt und missachtet werden muss. Ein Stein ist nur dort schwer, wo er liegt, sagt ein goranisches Sprichwort. Und einen Stein wegzuschieben ist sehr schwer. Auch ein Gorane tut sich sehr schwer damit, von hier wegzugehen. Hat er sich aber einmal dazu durchgerungen, tut er sich mit der Rückkehr genauso schwer. Hatim Alizoti ist Lehrer an der Dorfschule. Der gleichen, in der er selbst vor 50 Jahren zusammen mit Betranas Eltern lesen und schreiben lernte. Der Lehrer ist der Einzige, dem Betula und Hanka Murati ihre Sorgen um die Zukunft der Enkel anvertrauen. Elmon und Eldin werden hier nicht leben wollen. Sie werden sich im Ausland eine Wohnung kaufen und dort eine Familie gründen. Hierher zurück wird es sie nicht ziehen. Es zieht sie schon. Ja, ja, es zieht sie, aber sie können nicht zurück. Unsere Enkel sprechen Deutsch. Elmen, Eldin und die Enkel von unseren Söhnen. Eldin hat Koranisch vergessen. Ja, vergessen. Und Elmen? Was soll aus dem hier werden? Wie soll er hier weiterkommen? Unsere Schule hat doch nur 4 Klassen. Er müsste nach Prizren fahren. Da gibt es eine weiterführende Schule. Aber das ist eine private, irgendwas mit Business, mit Englisch und Türkisch Unterricht. Er würde also automatisch die Schule abbrechen müssen. Eltern und Großeltern könnten das Schulgeld nicht aufbringen. Für die Kinder der türkischen Minderheit, in Prizren ein Drittel der Bevölkerung, zahlt notfalls die Regierung in Ankara. Die Nachkommen jener, die blieben, als das Osmanische Reich sich im 19. Jahrhundert vom Balkan zurückziehen musste, spielen eine Schlüsselrolle in den Neo-Osmanismus-Plänen des türkischen Premier Recep Tayyip Erdogan. Das Ziel: Wiederherstellung des türkischen Einflusses in Südosteuropa. Mit friedlichen, mit wirtschaftlichen Mitteln. Die einstige Schutzmacht der Goranen dagegen befindet sich auf dem Rückzug. Serbien stand unter großem Druck, hat aber das Kosovo verraten. Fehim Sali, der zweite Lehrer an der Dorfschule in Rabča, spielt auf das Normalisierungsabkommen mit dem Kosovo an, zu dem die EU Serbien im Mai 2013 drängte. Als Gegenleistung für den Beginn von Verhandlungen über den EU-Beitritt muss Belgrad alle Institutionen im Kosovo schließen. Zuschüsse für Bildung und Gesundheit, wie sie die Serben-Exklave im Norden und die anderen Minderheiten bisher bekamen, fallen dann auch weg. Das werde eine neue Fluchtwelle in den Goranendörfern auslösen, fürchtet Fehim Sali. Als ich 1999 angefangen habe, hier zu arbeiten, waren in jeder Klasse noch 15 bis 18 Schüler. Jetzt sind es 2 oder 3, höchstens. In diesem Jahr werde ich zum ersten Mal keine dritte Klasse haben. Auch Lehrerkollege Hatim Alizoti ist pessimistisch. Eines Tages wird es uns nicht mehr geben und dieser Berg wird verödet sein. Wir haben nichts gegen die Albaner oder gegen andere Völker. Aber ich will wie ein Mensch leben. Gott hat mich dazu geschaffen, dass ich hier in diesem Gebiet lebe. Ich will hier bleiben. Ich will nicht ins Ausland. Wir wollen niemandem etwas schuldig sein und nur hier anständig leben, in Sicherheit. Und die gibt es für uns nicht. Null. Jetzt versucht man auch noch, uns den Mund zu stopfen. Ich habe eine Zeitung in Goranisch herausgebracht. Aber nach der 4. Nummer musste ich die einstellen. Obwohl da überhaupt nichts von Politik drin stand. Junge, wenn du hier weiter leben willst, mach den Laden zu, hat man mir gesagt. Wer ist Mann, will ich wissen. Fehim Sali lässt sich die Antwort erst nach mehrmaligem Nachfragen und mit Angstschweiß auf der Stirn entlocken. Die Regierung des Kosovo. Genauer gesagt die Kanzlei für nationale Minderheiten. Leute, die eigentlich die Goranen schützen müssten und gegen uns arbeiten. Das weiß jeder hier am Berg. Aber wenn Sie die Leute fragen, wird niemand den Mut haben, Ihnen dazu ein Interview zu geben. Auch die Staatskanzlei kniff. Zwar hatte mir die zuständige Beamtin ein Gespräch fest zugesagt, doch am vereinbarten Tag war sie nicht erreichbar. Sie sei auf einer Beerdigung gewesen, ließ sie später ausrichten. Weil die Politik versagt, suchen viele ihr Heil in der Religion, im Islam. In einer radikalen Spielart, wie sie in den Goranendörfern bisher unbekannt war, sagt Betula Murati. Das hat vor 4, 5 Jahren angefangen. Wir nennen sie Wahhabiten. Ob sie wirklich welche sind, wer weiß. Lange Haare und Bärte haben sie jedenfalls. so um die 30%. Sie feiern auch den Georgstag nicht mehr, so als ob das nicht unser Fest wäre. Das heißt jetzt, das sei ein serbisches Fest. Ich bin 62 und ich habe das nie so gesehen. Auch mein Vater nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber die spielen sich jetzt als ganz fromme Muslime auf und machen viel Geschrei darum. Wer dahinter steckt und warum, weiß Gott. Wann genau die Goranen zum Islam konvertierten und warum, ist umstritten. Es sei vor sehr, sehr langer Zeit gewesen, sagt der Imam Haricin Sedinic. Das hier ist bereits die dritte Moschee in unserem Dorf. Die erste war nur aus rohen Holzbalken, die zweite aus Feldstein und die dritte jetzt aus hartem Material, aus Beton. Sedinic ist 59. Er ruft die Gläubigen in Gornja Rabca seit 17 Jahren zum Gebet und hat noch im alten Jugoslawien seine Ausbildung erhalten, im bosnischen Sarajevo. Kollege und Nachfolger Fada Maloki, 26, hat schon in Saudi-Arabien und in Ägypten studiert. Religion ist kein Gespenst mehr. Sie wird immer populärer, vor allem bei der Jugend. Und unsere Moschee voller und voller. Die Menschen haben immer und zu allen Zeiten eine Religion gebraucht, etwas, woran sie sich halten können. Auch der Kommunismus war eigentlich eine Art Religion. Die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit der Islam uns hilft, unsere nationale Identität zu bewahren. Wir Goranen haben das seltene Glück, eine religiös homogene Nation zu sein. Wir sind alle, fast alle Muslime. In Ägypten und den arabischen Ländern ist das anders. Der Islam spielt daher für unsere nationale Identität eine große Rolle. Nicht die einzige, aber eine sehr wichtige. Eine wichtige Rolle. Für die nationale Emanzipation oder für die Assimilierung? Bei immer mehr Goranen steht im Ausweis in der Spalte Volkszugehörigkeit Bosniake. Im Osmanischen Reich Sammelbegriff für slawische Muslime auf dem Balkan und jetzt von der Kosovo-Regierung recycelt. Wozu, fragen sich viele Goranen. Im Kosovo sind sie die einzigen slawischen Muslime und schon jetzt eine der kleinsten Volksgruppen. Gespalten können sie ihre Interessen noch schlechter durchsetzen als bisher. Doch Mana finden kein Gehör. Bosniaken, sagt Lehrer Fehim Sali, hätten im öffentlichen Dienst und bei der Vergabe von Staatsaufträgen deutlich bessere Karten als Goranen. Das Verhängnis werde daher seinen Lauf nehmen. Wir werden nicht mit Getöse verschwinden. Wir gehen leise und still. Aber stilles Wasser hüllt die Ufer aus. Allahs vergessene Kinder. Goranen im Kosovo. Ein Feature von Elke Windisch. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Ann Kuon, Therese Hämer, Susanne Fluri, Hans-Gerd Kilbinger, Jochen Langner, Valentin Stroh und Bruno Winzen. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Karin Beindorf.